Versuch 3034. Wertermittlung. Unterstützende Maßnahmen zur effektiveren Lebensgestaltung. Probandin 203. Viva Vogelsang. Ökonomische, emotionale und soziale Fähigkeiten der Probandin müssen auf ihre Nutzbarkeit untersucht werden. Ziel des Versuchs? Das Erlangen von Mehrwert. Der Versuch beginnt. Frau Vogelsang? Ja. Mein Name ist Tobias Kohlmanns. Ich bin Soziologe im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums und des Bundesinnenministeriums zu Ihnen gekommen. Würden Sie mich bitte einlassen? Gut. Wo können wir die uns mal kurz hinsetzen? Ich fasse noch mal zusammen. Ihr Name ist? Viva Vogelsang. Sie sind wie alt? 28 Jahre. Von Beruf? Schauspielerin. Und arbeiten zurzeit wo? Nicht. Ohne Beschäftigung? Ja. Und Sie leben im Moment wovon? Arbeitslosengeld 2. Also, ja, Arbeitslosengeld 2, auch umgangssprachlich Hartz IV genannt. Ne? Und Ihr Familienstand ist? Ledig. Sie leben allein? Ich lebe in einer WG mit einer Freundin zusammen. Ah, gut. Frau Vogelsang, Sie sind als eine von 500 Probanden ausgelost, die aufgefordert werden, binnen einer Woche Ihren persönlichen Wert zu ermitteln. Ist das verständlich? Naja, es ist schon schwierig, mir das vorzustellen, wie ich meinen Wert ermitteln soll. Gut, Sie brauchen sich ja eigentlich auch nichts weiter vorstellen. Sie sollen ja im Endeffekt nur ermitteln. Die Datenauswertung übernehmen wir ja. Haben Sie noch Fragen? Ja. Was passiert denn, wenn ich das jetzt nicht mache? Dann wird das auf jeden Fall Konsequenzen haben. Die wie aussehen? Die neue Gesetzgebung schreibt vor, dass Sie dazu verpflichtet sind. Und wenn Sie Ihre Mitwirkung verweigern, werden wir Ihnen auf jeden Fall das Arbeitslosengeld 2 streichen. So sieht's aus. Oh. Hier ist ein Aufnahmegerät. Das stellen wir Ihnen für die Zeit zur Verfügung. Achten Sie bitte auch auf dieses Gerät, sonst kann Ihnen das in Rechnung gestellt werden. Und hier drücken Sie drauf, wenn Sie was aufnehmen möchten. Und hier können Sie die Aufnahme beenden. Ja. Ne? Sie werden immer dabei sein. Ich werde natürlich nicht immer dabei sein. So, heute ist Samstag. Vater, wir sind auf dem Weg zum... Wohin fahren wir? Generell einkaufen. Zum ersten fahren wir zum Wallmarkt. Gut. Ich bin ja doch mittlerweile 73 Jahre alt. Und dann besteht die Gefahr, bequem zu werden und auch sich geistig gehen zu lassen. Körperlichen versuche ich immer weiterhin einigermaßen fit zu bleiben. Aber der Geist, der muss ja auch trainiert werden. Und da helfen mir meine drei Frauen. Und wie gesagt, wenn Meinungsunterschiede auftauchen zwischen meiner Frau und mir und der Tochter, dann wird das meistens zwischen der Mutter und der Tochter ausgetragen und eben aus dem Weg geräumt. Ich komme mir immer vor, als wenn ich immer etwas außen vor stehe. Ich werde dann aus der Kiste hervorgeholt, wenn es praktische Probleme zu lösen gibt. Für die Aufarbeitung von seelischen Problemen, da ist meine Frau mehr zuständig für. Ist das bitter? Nö, das ist nicht bitter. Das war mal eine Zeit lang bitter. Also bitter kann man das auch nicht sagen. Ich fühlte mich dann häufig außen vor stehend. Aber ich habe ja jetzt ein Äquivalent. Also ich glaube, ich wachse wieder in diese Aufgabe rein durch unseren Enkel. Das ist ein Junge und da fühle ich mich verantwortlich für jetzt auch. Ne? Und, Was hättest du dir manchmal einen Sohn gewünscht? Ja, es wäre vielleicht für mich einfacher gewesen. Aber man weiß es ja nicht. Ich hatte ja nie einen Sohn gehabt. Aber das weiß die Mama auch. Ne? Das habe ich ihr ja schon oft gesagt. Ja, die Mama, es geht doch nicht um die Mama. Ja, nein. Die sagt mir immer wieder, ach, jetzt bist du ja froh, dass du einen Enkel hast. Einen männlichen. Aber wenn jetzt irgendwie die Erfüllung deines. Guten Tag. Ja. Das waren nicht Sie, sondern die andere Kollegin. Die hatten ja am Donnerstag hier diese Picanol verkauft und die sind nicht mehr genießbar. Sind die frisch? Ganz frisch, ja. Dann nehme ich 4 Stück. Die schmecken ein bisschen vergoren. Ich nehme an, dass die, da war auch schon so ein bisschen Geld am Rand, dass die zu lange da gelegen haben. Ist der mild oder ist der kräftig? Also mir schmeckt er gut. Den hier? Ja. Ich finde den würzig. Würzig. Der ist auch so, mild würzig. Durch den Camembert-Rand hat der so einen richtig leckeren Geschmack. Ja, das hat die Reise Kollegen gesagt. Ist auch lecker. So mit Mehl und Eis, Ei. Ja, so wie Paniermehl. Ja. Das ist ein schönes Wochenende. Müssen wir jetzt hier rüber für den Salätchen Garnelen kaufen. Hey, komm. Also, wir verstehen. Guck mal, ich habe doch gesagt, du, dass ich so gerne nach Berlin komme zu dir. Das ist immer toll. Das ist so ein bisschen so außergewöhnliches Leben, nicht so in engen Grenzen. Aber du hast dich irgendwie nicht verstanden gefühlt, oder? Quatsch. Heranwachsende Mädchen haben Probleme, die eher mit der Mutter besprochen werden können als mit mir. Das stimmt. Nicht? Und du musst das aus der Sicht betrachten. Das hat doch jetzt nichts mit unserer persönlichen Beziehung zu tun. Ach jetzt, siehst du, da kommt das wieder. Dieses Sensibelchen, ja, das Sensibelchen. Ja. Du hast doch gesagt, ich soll... Nein, das ist ja auch richtig. So, jetzt musst du das mal gucken. Das ist auch nicht so einfach. Alles. Geflügel, Fisch. Da hatte der Papa endlich die Gelegenheit, das mal loszuwerden. Das hat er gerne getan, glaube ich, dann. Endlich nach all den Jahren. Da hättest du auch geheult. Ja, da riecht drüber, das ist auch zum Lachen. Und das sollte dich auch mal, ja, sollte ich nicht zum Weinen bringen. Es ist dumm. Dass du liebenswert bist und dass du nach wie vor so ein kleines Knuffeltier bist, nicht? Also, dass man so richtig so knuffeln kann, das steht ja außer Zweifel, nicht? Aber eine andere Sache ist das mit dem Verletzenden. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, da würde ich manchmal wünschen, du würdest wissen, wie das ist, wenn man sowas spürt. Das macht einen manchmal dann auch übervorsichtig und man ruft zum Beispiel nicht an und denkt, lass sie jetzt mal in Ruhe. Man richtet, das macht einem auch Angst. Verletzend, harsch. Das spielt sich im Tonfall ab. Und in der Wortwahl. Und da bin ich natürlich hochempfindlich. Ja, das ist ein wunderbarer Salat. Eichblatt mit, oder Romana. Da kommen jetzt gleich Avocado rein. Und dann werde ich in der Pfanne Garnelen schwenken. Und die kommen oben drauf. Was bedeutet die im Vergleich zu meiner Schwester? Boah. Das sind aber hammerharte Fragen, du, das ist gar nicht so einfach. Ich habe das Gefühl, insofern dir verwandter zu sein, als wir beide einfach nur einen Tick mutiger sind. Wir lassen zu, mehr zu. Das empfinde ich. Und was sehr eigenartig ist, ne? Ich würde mit dir letztendlich noch lieber über ein Buch reden. Oder über Musik reden. Und das hat damit zu tun, dass einfach auch das Spektrum ein bisschen weiter ist. Und das ist deshalb witzig, weil sie nun wirklich berufsbedingt damit zu tun hat. Und sie ist ja, was wissenschaftliches Arbeiten anbelangt, ist sie wirklich herausragend. Die kann das einfach. Die kann unheimlich viel, viel mehr, als wir überhaupt hier zur Kenntnis nehmen. Bezeichnenderweise spricht kein Arzt mehr davon, dass die mit Summa Cum Laude promoviert hat. Das ist, als wäre es nie gewesen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass... Das ist eben nicht eine Zielvorstellung gewesen in der Erziehung, dass einer mit Summa Cum Laude promoviert. Manchmal vielleicht auch genau der Gegenpart, so wie ich dich als Schauspielerin habe, bin ich der intellektuelle Gegenpart, die Schwester, die promoviert hat. Ich habe die Display, die im Regal gesehen, die kannst du auch woanders hinmachen. Vielleicht weniger die Schwester, die Lehrerin ist. Das ist ein Beruf, der klingt nicht so cool. Wobei der wirklich, ich finde ihn ja cool. Ich finde es einen enorm spannenden Beruf, aber es ist nicht der Beruf. Also wenn man sagt, meine Schwester ist Schauspielerin, kriegst du mehr O's und A's, als wenn man sagt, meine Schwester ist Lehrerin. An einem Gymnasium in Berlsheim. und hat Schüler, die Lukas Podolski persönlich kennen. Echt? Ja. Meine Schwester wohnt neben Lukas Podolski. Echt? Ich gehe zum selben Friseur wie Lukas Podolski. Nee, wie glaubst du, habe ich dich beeinflusst? Beziehungsweise die Entwicklung in deinem Leben, wie habe ich die beeinflusst? Wieso bist du jetzt die, die du bist? Meinst du, ich habe da einen Einfluss drauf genommen? Klar, in mancherlei Hinsicht warst du sogar ein Vorbild für mich. Das sind so Sachen. Manchmal, das Witzige ist, dass ich manchmal dir gegenüber Minderwertigkeitskomplexe habe. Du kannst manchmal ja auch ganz gut abqualifizieren. Das ist aber so, weißt du, so wenn du kommst mit, also Musik ist etwas. Da wage ich selten, dir irgendetwas vorzustellen. Aber andererseits warst du geschmacksbildend und auch stilbildend. Wir sind beide eher hektische Menschen. Aber das Komische ist, und das kriegt man nur ganz, ganz selten mit, dass du manchmal auch eine absolute, diese Papa-Ruhe ausstrahlen kannst. Und auch manchmal sogar so eine ganz gesunde Dickfälligkeit. Die hat manchmal in der letzten Zeit ein bisschen gelitten, aber die ist gut. Das ist was, die hätte ich manchmal gerne. Wirklich auch sozusagen, ja. Und jetzt klink ich mich hier mal aus. Jetzt bin ich im Jobcenter zu meinem Termin bei Frau Feldhoff Langhoff. Ich vergesse immer den Namen. Ja, hallo Frau Vogelsang. Sitzen wir wieder hier. Ja. Wir müssen ja alle 6 Monate überprüfen, welche Anstrengungen Sie unternommen haben, um Ihre Hilfebedürftigkeit zu verringern im Arbeitslosengeld-2-Bezug. Das sieht ja eigentlich nicht so rosig aus. Also so ein bisschen zweifle ich ja da ehrlich gesagt an Ihren Anstrengungen. Naja, also wie Sie sehen, so ein paar Bewerbungen habe ich ja geschrieben. Ja, aber ein Engagement jetzt, ein Angebot als im Bereich Schauspiel haben Sie, glaube ich, nicht. Nee. Also es ist ja in den letzten 2 Jahren überhaupt nichts gewesen, wenn ich das richtig sehe. Ja, das stimmt. Sie wissen ja, Sie haben die Pflicht, selber anstrengend zu unternehmen. Das gehört ja zu diesem Fordern- und Fördern-Konzept beim Arbeitslosengeld 2. Und also ich werde Ihnen jetzt deshalb mal 3 Stellenangebote geben. Da müssen Sie sich dann auch bewerben, denn sonst müssen wir Ihnen die Leistung dann auch kürzen, weil Sie wissen ja, dass Sie eine Mitwirkungspflicht haben. Ja. Ich habe da zum einen mal eine Stelle als Entertainerin in einem Hotel zur Unterhaltung der Gäste in Ostfriesland. Mit Wochenend- und Abenddiensten. Das wäre aber wahrscheinlich noch am nächsten zu Ihrem gelernten Beruf. Da wäre jetzt noch in diesem Sommer die Saisonkraft, also für die Gurkenernte im Spreewald. Und ansonsten hätte ich dann auch noch Reinigungskraft, also beziehungsweise Klofrau in der Diskothek. Also die müsste ich jetzt auch nehmen. Sie müssen sich darauf auf jeden Fall bewerben, Frau Vogelsang. Also ich habe jetzt über was nachgedacht. Da will ich auch gerne mit Ihnen jetzt drüber sprechen, weil ich habe mich jetzt damit auseinandergesetzt. Also ich würde gerne als Märchenerzählerin mich verdienen. Und das hätte dann hauptberuflichen Charakter, ja? Also schon. Sie würden es dann. Ja. Also ich muss Sie natürlich darüber aufklären, welche Möglichkeit es da gibt. Also Sie könnten das Einstiegsgeld bekommen, 12 Monate lang. Wie viel wäre das dann? Das ist abhängig. Das müssen wir dann gucken, wie der Bedarf bei Ihnen ist. Also Ihre Aufgabe wäre auf jeden Fall, einen Businessplan zu erstellen. Sie müssen eine Marktanalyse mir vorlegen und eine Umsatz- und Rentabilitätsvorschau auch vorlegen. Und also Sie müssen die Tragfähigkeit Ihres Vorhabens, da Ihre Selbstständigkeit dann nachweisen, und zwar durch eine fachkundige Stelle. Also das wäre dann von der Handelskammer oder von der Unternehmensberatung, müssen Sie sich dann bestätigen lassen. Die müssten Ihr Konzept prüfen, die müssen... Muss ich denen dann auch Märchen erzählen oder was? Also die müssten Sie halt, wie gesagt, diesen Businessplan vorstellen, wie Sie sich Ihr ganzes Projekt da vorstellen, also wie Sie sich selbst finanzieren wollen, ohne dann weiter Arbeitslosengeld 2 zu bekommen. Und nur wenn ersichtlich ist, dass das Ganze tragfähig ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mich darauf einlasse, denn letztlich müssen Sie mich damit überzeugen. Ich finde das aber ehrlich gesagt nicht empfehlenswert, Frau Vogelsang, denn dann stehen Sie in 12 Monaten wieder hier und denn Märchenerzählerin, also Sie wissen, Sie haben die Pflicht, sich da eine Gegenleistung zu bringen, wenn Sie Arbeitslosengeld 2 bekommen. Und also ich sehe da, also ehrlich gesagt, also ich als Ihre Sachbearbeiterin habe auch die Aufgabe, sowas dann einzuschätzen, und für mich klingt das also ehrlich gesagt nicht besonders überzeugend. Und wer weiß, also aus diesem Entertainer-Job in dem Hotel, wer weiß, ob sich dadurch vielleicht dann doch was Längerfristiges ergibt. Ja, das weiß man ja vorher immer nicht. Ja, vielleicht kann ich da ja Märchen erzählen. Ja, zum Beispiel, das wäre doch auch eine super Idee. Also es gibt viele Menschen, die ihren Job vielleicht nicht so gerne machen, ja, aber man muss einfach gucken, dass man sich daneben finanziert. Also es geht ja hier nicht darum, dass sie irgendwie ihren Traumjob finden sollen, sondern erstmal aus der Hilfebedürftigkeit rauskommen sollen. Gut. Gut, Frau Vogelsang. Dann bedanke ich mich, ja, dass Sie hier waren und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Plänen und ich werde ja dann sehen, wie es mit Ihnen weitergeht. Heute ist Mittwoch und ich werde meine beste Freundin Hedda befragen, Musikerin. Wir haben zusammen im Theater gearbeitet und wir wohnen mittlerweile zusammen in einer WG und teilen uns die Wohnung. Okay, auf geht's zu Hedda. Können wir die Fragen jetzt mal machen noch? Also diese Werte für deine Umfrage? Ja, klar. Ja? Ja. Super. Wie würdest du mich als Freundin den Wert unserer Freundschaft beschreiben? So eine Kacke. Soll ich jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 oder was? Sag, was du willst. Sag's halt so, wie du denkst. Das ist ja echt ein Kackjob. Du bist meine beste Freundin, du bedeutest mir was. Ich möchte, dass es dir gut geht. Wie stark beeinflusst dich dein Leben? Du bereicherst mein Leben, indem du da bist. Mit Wärme und Herzlichkeit und mit Zuhören. Und natürlich tut es mir auch gut, wenn ich das Gefühl habe, ich kann für dich da sein und mich um dich kümmern. Und meine Schwächen? Naja, dieser Angstfaktor. Ich weiß nicht, was du immer Angst hast, dir zu vergeben. Oder ich glaube, du denkst dann auch sehr viel darüber nach, irgendwie, was eventuell andere Leute darüber denken könnten. Warst du eigentlich schon mal irgendwie arbeitslos gemeldet oder hast du schon mal irgend sowas? Nee, ne? Nö. Ja, ich habe doch einen Job nebenbei, weißt du doch. Ja, ja. Der ist übrigens, ich meine, das ist lässig. Ich will zum Beispiel, würde um Gottes Willen nicht das, was ich irgendwie mit Herz mache, was für dich jetzt die Märchen sind und für mich meine Musik, ja, damit will ich gar nicht unbedingt jetzt erstmal nur in erster Linie Geld verdienen. Ich finde es ganz gut, dass mein Geld woanders herkommt. Von dem anderen Job, den ich habe, weil dadurch bleibt die Musik, bleibt das rein. Ich weiß nicht, dass du die Scheiße immer noch machst. Ich muss wenigstens nicht zu Frau, wie heißt sie nochmal gerade? Wie? Langhoff. Latschen einmal die Woche und mir Spreegurkenjobs aufdiktieren lassen. Ich erzähle halt auch ein bisschen was von Spreegurken, von anderen Spreegurken. Ich glaube, du hast ein moralisches Problem damit, richtig? Du willst halt Gutes verkünden in der Welt mit deinen Märchen und fürs friedvolle Miteinander ist alles super. Versuche ich auch in meinen Songs zu machen. Da versuche ich das auch rauszuhalten. Aber Sex ist nun mal auch mal ein Teil des Lebens. Ist ja auch okay, wenn du meinst, du kannst das nicht machen. Ich glaube nur, wenn du dich wirklich Schauspielerin nennst, dann sollte ich mich da auch an die Strippe hängen. Naja, wäre zumindest eine Repertoire-Erweiterung. Von der Märchenerzählerin zur Spreegurkensammlerin, zur Ostfriesen-Entertainerin und dann zur Telefonsex-Königin. Du hast einen Furz im Kopf. Und du hast natürlich auch ein reales Problem wegen Kohle, ich versteh's. Gibt's irgendjemanden gerade, der dich mal entspannt? Also so, ich jetzt mal unabhängig von der Arbeit. Irgendwas Schönes? So, um es dir gut gehen zu lassen, also körperlich auch, die ohne Geld auch gehen. Wäre okay, es gibt offenbar keinen Liebhaber. Hast lange nicht mehr von dem Adam erzählt. Denkst du an den eigentlich oft? An Adam Waldoch? Den polnischen Rock'n'Roller. Ach Mann, macht das nicht so lustig. Nein. Ich weiß nicht, manchmal denke ich, ich wüsste halt gerne, wo er jetzt ist. Und es ist halt einfach komisch, wenn so eine Liebe kein richtiges Ende findet. Ich habe immer das Gefühl, es ist nicht so ausgeliebt und ausgelebt, sondern es ist einfach ganz merkwürdig auseinandergegangen. Und was meinst du, wie das geendet wäre, wenn? Wenn wir zusammengeblieben wären. Dann wärst du jetzt Hausfrau und Mutter? Und keine Märchenerzählerin? Oder nur abends und beim Gute-Nacht-Geschichten erzählen? Vielleicht. Vielleicht wäre das ja auch zehnmal besser, als jetzt hier rumzuhängen und seinen eigenen Wert ermitteln zu müssen. Ne? Ist das wirklich ein Modell, was du dir für dich vorstellen kannst? Also jetzt als die Frau, die du jetzt bist? Klar, kennst du das nicht? Ja, es ist nur ein bisschen riskant, wenn du die immer noch mit jemandem hast, der gar nicht in deinem Leben ist. De facto. Ich bin halt nicht so... Ich habe halt nicht so einen Verschleiß wie du. Na, vielleicht suche ich auch anders als du. Ja, ich glaube halt nicht, dass das das Wichtigste im Leben ist. Ich glaube, es gibt viele andere Dinge, die genauso wichtig sind. Was denn zum Beispiel? Telefonsex oder was? Und das ist wichtig, um die Miete zu bezahlen. Aber mein Glück... Das möchte ich nicht nur über eine Person erfüllen können. Aber du bist total absorbiert von ich habe den Namen schon vergessen. 3 Monate, da ging nichts dazwischen und dann auf einmal ist es schon wieder vorbei. Ich verstehe das nicht. Ja, aber ich kranke nicht daran. Ich wach trotzdem weiter meine Musik und sorg dafür, dass mein Leben irgendwie so bleibt, wie es mir halt eben gefällt. Ja, im Gegensatz zu dir. Mann, könntest du jetzt auch mal für mich irgendwas singen? Was denn? Ich arbeite gerade an einer Nummer. Echt? Ja. Wie heißt? Die heißt Letter. Aha. Letter. Letter. Letter. My baby used to send me a letter. Give me a ticket for an airplane. You got time to take a fast drink. Lonely days are gone. Das ist das Wichtige. My baby just wrote me a letter. Okay, ich mach mal an. Mal gucken, wie laut es ist. Okay, ich hör jetzt erstmal ein bisschen rein. Genau, also du hörst die Gesangsstimme. Ach, warte, die mach ich einfach live. Ich sing's dir mal vor. Baby, if you need me the way that I need you, just drop me a line saying, honey, you'll be mine, we'll stick like glue. Kannst auch schon mitsprechen, wenn du möchtest. Hier ist der Text. Baby, if you miss me the way that I miss you, just don't let me go. We just got it don't all let in me for go. We got it all in for a show. We'll stick like glue. Ja, die Klebstoff. Ja. Und jetzt kommt der Refrain, der geht los. I got your letter, you signed your name. I wear your letter, it dangles on my chain. I got your letter, carry your name. I wear your letter, your tank dangles on my chain. Okay, gut. Tief kann ich nicht. Baby, if you tackle the ball the way I tackle it too, then we match in the match. We are saving for a catch. We'll stick like glue. Jetzt nochmal der Refrain. I got your letter. You sign your name. I wear your letter. It dangles on my chain. Super. I got your letter. Carry your name. I wear your letter. Your tag dangles on my chain. Jetzt noch mal wiederholen. Your tag dangles on my chain. Your tag dangles on my chain. Noch einmal Refrain. I got your letter. Carry your name. I wear your letter. Your tag dangles on my chain. Jetzt mal mit Schmackes. Your tag dangles on my chain. Yeah. Dangles on my chain. Ja, dangles ja. On my chain. Noch ein. Scheiße. Your tag dangles on my chain. Ja, super. Toller Song. Das ist ein Hit. Hit oder Niete? Was sagt das Wertesystem? Jetzt bin ich auf dem Weg zu einem Herrn Dr. Holsten. Tobias Gurmanns hat mich dorthin geschickt und ich soll ein Persönlichkeitsprofil bekommen. Naja, mal gespannt. Sie sind jetzt ja hier im Rahmen dieses Projekts, was von der Bundesanstalt initiiert worden ist. Das ist ja auch einigermaßen ungewöhnlich, ne? Ja. Okay. Waren Sie denn schon mal krank? Naja, normal. Ja, krank, ne? Was heißt normal krank? Ich hatte einmal, also ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Lebenslauf steht, ich hatte mal eine Alkoholvergiftung und dann musste man mir den Magen auspumpen. Eine Alkoholvergiftung? Ja, ich weiß, dass das jetzt gleich wieder irgendwie gegen mich verwandt. Dass es jetzt gegen Sie verwandt wird, also eine Alkoholtoxikation hat so ziemlich jeder mal in seinem Leben, aber was ist denn das, eine Alkoholvergiftung in Ihren Augen? Naja, also es war irgendwie eine Flasche Wodka und... Okay, aber nicht noch irgendwas anderes außer dem Wodka. Keine Tabletten oder irgendwie andere Dinge, Abschiedsbriefe, sowas nicht. Okay. Was hat denn jetzt also dazu geführt, dass Sie, aus Ihrer Sicht dazu geführt, dass Sie jetzt überhaupt in diese spezielle Situation der Hartz-IV-Arbeitslosigkeit gekommen zu sein? Es kam einfach kein Job rein und es war, irgendwie hatte ich mich da verschätzt. Es kam kein Job rein, also der Job kommt zur Tür rein sozusagen, sagt Hallo und drängt sich Ihnen auf. Ich habe mich schon auch bemüht, aber Berlin ist dann doch relativ groß und Haben Sie denn mal überlegt, auch was anderes zu machen zum Beispiel? Ich würde halt gerne Märchen erzählen. Märchen erzählen, ja. Ich weiß es noch nicht, also... wie das jetzt konkret aussehen könnte. Ich weiß nur, dass ich das kann und dass ich das mit dem Märchen, das gut... Ja. Also da würde sozusagen eine starke Seite von Ihnen mit eingerissen werden und die könnten Sie dann zur Entfaltung bringen, sozusagen. Ah genau. Ja, das ist natürlich etwas, wonach sich auch viele Menschen sehnen, sich so zur Entfaltung zu bringen. Ja. Ja. Und der finanzielle Hintergrund? Ich müsste halt irgendwie gucken, dass ich da irgendwie sowas wie eine Ich-AG machen kann. Ja, dass Sie irgendwie eine Ich-AG machen können. Sie überraschen mich sozusagen. Sie sehen, dass es mit dem einen Punkt nicht so richtig weiterläuft mit der Schauspielerei. Und, aber wieso denn? Ich habe jetzt diese Überlegung, das mit dem Märchen und das ist doch irgendwie ganz gut. Und Ja, jeder würde Ihnen recht geben, wenn das sozusagen finanziell laufen würde. Ne? Aber tut es ja wahrscheinlich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nicht so richtig. Noch nicht, aber das wird. Das wird, ja. Ah ja, was macht Sie so sicher, dass es das wird? Das muss werden. Das wird, weil es werden muss. Und warum muss das werden? Ja, ist doch klar, weil ich jetzt auch gar keine andere Wahl habe. Ja. Also es wird, weil es werden muss und es muss, weil Sie keine andere Wahl haben. Okay. Wie fühlen Sie sich denn jetzt? Also ja, nicht so gut. Also ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich jetzt hier soll, weil ich dachte, es gibt jetzt so ein Gutachten. Ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt der Sinn der Sache sein soll, dass ich Sie wissen nicht, was der Sinn der Sache sein soll. Ich versuche auch mit Ihnen gerade rauszufinden, was der Sinn sein könnte. Ne? Also, Sie fühlen sich so ein bisschen ratlos, sozusagen, wenn ich das so umsetzen kann. Ja, was für andere Gefühle sind denn noch da? Warum soll ich jetzt hier über Gefühle reden? Ich frage mich nur, wie Sie sich so damit fühlen mit der Situation. Das ist doch klar. Ich fühle mich nicht gut in dieser Situation. Okay. Ich wünschte, es wäre anders. Ja. Ja, weil mich beengt es hier. Ja, Sie beengt das. Ah ja. Finden Sie das denn erniedrigend auch? Fühlen Sie sich gekränkt? Wie würden Sie das finden, wenn Sie jetzt hier durch Ihr Krankenhaus latschen müssten und... Wir müssen dauernd fragen, bin ich ein guter Psychologe oder Psychiatrist? Ja, ja. Also es ist ja Das ist sicher auch ein interessanter Aspekt, ne? Aber wie finden Sie es denn, wenn Sie das jetzt in Ihren Worten... Ich finde es natürlich hart. Sie finden es hart, ja. Wie ist es mit Alkohol? Nutzen ja viele Menschen, wenn es ihnen nicht gut geht, so als... Ja, also klar trinke ich mal ab und zu einen Wein. Ja. Ein Wein bedeutet so ungefähr... Nur jetzt ist so eine Idee davon bekommen, was ein Wein bedeutet. Eine Flasche? Eine Flasche. Mhm. Pro Abend, so. Ja? So ungefähr. Mhm. Das ist schon viel. Das ist schon viel, ja. Das ist in der Tat viel, ja. Wie ist es mit Zigaretten und anderen Stoffen, die glücklich machen? Ja klar, rauchen ab und zu und nee, alles andere eher dann nicht. Alles andere nicht. Mhm. Haben Sie denn noch eine Frage? Ja, was ist mit meinem psychologischen Gutachten jetzt? Ja, was jetzt Ihr Wert sein soll? Ja. Ja. Ich würde Sie gerne fragen, wie ich das wissen soll, wo Sie es selber nicht richtig wissen. So, da sitzen ein paar Bauarbeiter vor Ihrem Wagen. Die haben, glaube ich, Pause. Denen werde ich jetzt mal das Märchen erzählen. Entschuldigung. Na? Hi. Haben Sie gerade Pause? Na, die Jungs haben Pause. Der arbeitet nicht. Wieso? Ich würde gerne Ihnen Märchen erzählen. Ist das traurig oder? Das ist gesund. Tausend einer Nacht. Kennt ihr doch, oder? Nee, hä? Okay, die Geschichte von Janja. Der junge Janja, Prinz des Landes Kabal, machte sich. Entschuldigung, dürfen wir auch dazwischen fragen oder? Ihr könnt fragen. Wo liegt denn Kabal? Das ist ein Fantasieland, das gibt es ja gar nicht. Okay, ich fange nochmal an. Ja, okay, wir hören erstmal. Ja, das geht auch ganz kurz. Neben der Quelle saß ein alter Mann. Auf den alten Mann gingen sie zu und sie wollten ihn grüßen, doch ohne ihre Blicke zu erwidern, schaute der Mann nach rechts und nach links, teilte sich plötzlich in zwei Hälften. Der Mann? Ja, und jede Hälfte ging in eine andere Richtung davon. Und plötzlich kamen von überall her Männer auf Janja und seine Mamluken hinzu. Die teilten sich auch in zwei Hälften und stürzten sich auf Janja und seine Mann, um sie aufzufressen. Seine Mamluken? Ja, jetzt. Genau. Und wenn jetzt zum Beispiel in eurer Mittagspause mal immer mal so jemand käme und euch ein Märchen erzählte? Auch nicht schlecht, aber nicht jeden Tag. Nicht jeden Tag, aber ist das... Einmal die Woche wäre nicht schlecht. Wie viel würdet ihr mir denn zahlen, wenn ihr mich buchen würdet? Nein, 10 Euro solltest du dann mindestens kriegen, oder? Okay. Vielleicht mehr. 13. Das kommt drauf an, sag ich mal, ja, wie viele Stunden du da arbeitest. Ich sag mal, wenn es so für 2 Stunden ist, dann könntest du schon so lange 40. Aber wenn es mehrere da sind, vielleicht auch 25. Mhm. Also unter 10 Euro solltest du schon nicht arbeiten. Mhm. Wir haben zwar jetzt nicht 10 Euro bei, aber... So, jetzt habe ich mich mit David getroffen, Ex-Freund, vor 4 Jahren. Hallo, also hallo erstmal. Wie geht's dir? Was möchtest du? Ich muss einfach dir ein paar Fragen stellen bezüglich meines Wertes in deinem Leben. Was? Was ich für einen Wert in deinem Leben hatte oder habe. Moment mal, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Du rufst mich jetzt nach 4 Jahren an, wir treffen uns hier und du willst mit mir irgendwelche Psychospiele spielen? Das ist kein Psychospiel, das ist ein Auftrag. Ich muss das machen und ich habe gedacht, ich suche dich einfach nochmal auf. Ich habe schon auch ganz oft an dich gedacht und ich finde es eigentlich ganz schön, dass man jetzt so die Gelegenheit wieder hat, sich einfach nochmal wiederzusehen. Das ist der einzige Grund. Du willst wissen, was das für mich... Also ernsthaft Interesse, was aus mir geworden ist. Na klar. Ich bin aus Köln weggezogen damals. Ich habe aufgehört zu studieren. Echt? Ja, ich habe alles hingeschmissen. Und ich habe es in Köln auch auf eine gewisse Art und Weise nicht mehr ausgehalten. Ich habe jetzt hier eine kleine Wohnung in Friedrichshain. Da bin ich eigentlich so die ganze Zeit. Und deine Eltern? Wie finden die das jetzt? Das kannst du dir vorstellen. Ja, mein Vater war total sauer. Er hat dann so Sprüche gebracht wie, ja, ich habe ja immer gewusst, hättest du mal was Anständiges studiert. Hat mir sogar angeboten, ob ich nicht einen Schweißerpass bei ihm in der Firma machen will. Nein. Schweißerpass. Ja, das war dann auch das Ausschlaggebende, nach Berlin zu ziehen. Hm. Hier habe ich meine Ruhe, hier bin ich für mich. Wenn ich keinen sehen will, dann sehe ich einfach keinen. Bin halt die meiste Zeit in meiner Wohnung. Und ich gucke jetzt Pornos. Naja, das sind wenigstens keine Schauspieler, ne? Klare Handlung, du weißt, um was es geht und keiner versucht, dir irgendwas vorzumachen. Das ist Theater der Zukunft. Gehst du gar nicht mehr ins Theater? Nein, Theater ist vorbei. Ich arbeite jetzt an einer Tankstelle. Wieder? Ja. Ich habe jetzt einen Roller. Echt? Ja, ich hab mir einen Roller gekauft. Toll. Ja, vielleicht willst du mal mitfahren. Also, wenn du mal... Ich habe immer einen zweiten Helm dabei, wenn du mal magst. Ja, vielleicht. Mit Frauen lief das dann nicht so gut. Ich habe das dann ein paar Mal probiert, aber das ging irgendwie nicht. Ich habe sogar mal Viagra genommen. Ich war beim Arzt und hat gesagt, ja, das ist eine psychosomatische Potenzstörung. David, das ist mir irgendwie so ein bisschen... Ich will das eigentlich ehrlich gestanden. Ich möchte das aber erzählen. Und dann hat es geklappt. Ich habe eine Kassiererin kennengelernt. Aha. An deiner Tankstelle. Nicht in einer Tankstelle, im Supermarkt. Ach so. Und weißt du, wie es geklappt hat? Ich habe mir einfach ihr Gesicht weggedacht und habe mir deins vorgestellt. Ach, damit jetzt. Weißt du, dass ich eine Therapie angefangen habe? Man sitzt da im Kreis. Das ist eigentlich auch wie Theater. Aber es ist halt ehrlicher. Deshalb bist du so scheiße drauf. Ich bin überhaupt nicht scheiße drauf. Du hast eine Energie hier, das bebt ja alles. Die ganze Bank bebt schon von deiner Energie. Was? Ich habe eine Energie. Ist ja schön, dass du das jetzt irgendwann feststellst. Ein bisschen spät dafür, dass ich eine Energie habe. Wenn du dich erinnerst, haben wir uns zum letzten Mal auf dem Schiff gesehen, ja? Weißt du, du lachst. Ja, das war absurd. Weißt du, was du damals zu mir gesagt hast? Ich finde, dass wir unser Verhältnis beenden sollten. Kannst du dich erinnern? Du hast gesagt Verhältnis. Wir waren ein halbes Jahr zusammen und du hast gesagt, wir möchten unser Verhältnis beenden. Dann hast du mich auf diesem Schiff alleine gelassen und bist verschwunden. Dann rufst du mich an, um mir irgendwelche Fragen zu stellen, wie ich die Zeit mit dir fand. Beschissen, weißt du? Ich fand die Zeit beschissen. Was ist denn aus dir geworden? Bist du jetzt eine große Schauspielerin? Naja, ich habe schon gespielt, also... Na, scheinbar nicht so erfolgreich, wenn ich jetzt höre, Arbeitsamt. Aus dir ist wohl nichts geworden, das ist ja kein Wunder. Überhaupt ist eine Schauspielerei eine vollkommen überflüssige Sache. Kannst du dich an unsere Nächte erinnern, wenn wir diskutiert haben? Du hast immer gesagt, nee, komm, lass uns nicht reden, das ist mir jetzt egal. Aber ich wollte reden, aber du hast mir ja überhaupt nicht zugehört. Kannst du dich erinnern, wo wir uns kennengelernt haben, was ich mal erzählt habe, über Theater ohne Schauspieler? Das hast du nie begriffen. Was hast du denn? Wie sollte ich das denn begreifen? Wie sollte ich das begreifen, wenn ich auf der Schauspielschule bin und du erzählst mir was von Theater ohne Schauspieler? Du spinnst wohl. Du warst immer nur bei dir. Du, so seid ihr, ihr egozentrischen Schauspieler. Ihr kreist immer nur um euch. Ihr kreist immer. Es ist einfach wichtig, hey, mein Job, mein Beruf, wie geht meine Karriere weiter? Aber dass es da andere Menschen gibt, das interessiert euch gar nicht. Ihr seid so falsch. Und vor allen Dingen du. Warum bist du denn dann überhaupt gekommen? Ha? Du sitzt ja jetzt hier. Ich habe jetzt jemanden kennengelernt. Ich war kurz davor, mit dieser Frau zusammenzuziehen und ich hatte ein neues Leben zu beginnen. Aber als du mich angerufen hast, das war so ein Schlag in meinen Magen. Ich habe mich von ihr getrennt. Ich habe mich gestern Abend von ihr getrennt, um heute einfach hier zu sein. Du spinnst. Du spinnst. Du hast was? Du musst einfach nur sagen, ja, Moment, oder nein. Du hast dich von deiner Freundin getrennt, um mich heute zu treffen. Verstehst du, bei mir ist das nicht vorbei. Das ist seit 4 Jahren nicht vorbei. Seit 4 Jahren. Kannst du dir das vorstellen, wie das ist? Seit 4 Jahren? Ich wache auf mit dir. Ich gehe mit dir schlafen und ich krieg dich hier nicht raus. Und jetzt... Ich finde das echt ein bisschen gruselig. Ich möchte wieder mit dir zusammen sein. Warum hast du wieder mit dem Rauchen angefangen? Wegen dir? Gibt's irgendwas, was du gemacht hast, was nicht wegen mir war? Nein. Ich sitze im Wartezimmer vom Therapeuten Dr. Baumgart. Das ist jetzt freiwillig. Frau Vogelsang, hallo, Baumgart. Sie haben gesagt, Sie bräuchten dringend einen Termin für ein Gespräch. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Ja, gut, also ich muss halt, ich habe einen Auftrag mit einer Werteermittlung vom Ministerium für Arbeit bekommen und ich muss mein Umfeld befragen nach meinem Wert. Ja, da habe ich von gehört. Ja. Das Ganze hat mich irgendwie total mitgenommen und nimmt mich noch total mit. Ich habe dann auch meinen Ex-Freund wieder getroffen. Ich habe halt gedacht, das war irgendwie eine nette Beziehung oder das war halt nur ein halbes Jahr. Und ich habe das Leben von dem Freund total zerstört, beziehungsweise ich muss wahrscheinlich so grauenvoll gewesen sein, dass... Das hat er mir halt alles so an den Kopf geknallt, wo ich so dachte, ich habe das alles überhaupt nicht gemerkt. Ne? Mhm. Wo ich auch so gedacht habe, komisch, also irgendwie scheine ich das auch mit Beziehungen nicht so hinzukriegen. Und wirklich meine einzige Beziehung, die ich tatsächlich mal längere Zeit hatte und den ich wirklich auch geliebt habe, da war ich ja 16. Ich meine, das ist jetzt 12 Jahre her. Aha. Das war halt so eine Jugendliebe. Und meine Eltern haben halt diese Beziehung verboten, damals. Mhm. Und das hängt mir irgendwie bis heute so nach. Mhm. Und ich weiß nicht, ich bin einfach total unglücklich. Und es ist irgendwie komisch, es ist irgendwie, ist dieser Adam, also so heißt der erste Freund, ja. Das ist irgendwie wie so ein Trauma, das schwirrt mir halt dauernd im Kopf rum und wenn ich... Der Adam. Der Adam war Liebe? Schon, irgendwie. Ja. Wenn wir jetzt mal von anderen absehen, von Freunden absehen, von der Liebe absehen, von Arbeit absehen, was machen Sie denn für sich gerne? Naja, ich hatte jetzt so eine Idee mit diesem Märchen erzählen. Also ich erzähle Märchen für Menschen. Sind Sie schon wieder bei anderen? Ich backe gerne. Mhm. Wollen Sie gerne Kuchen essen? Ja, ich kann das ganz gut. Aha. Also überhaupt kochen und backen. So. Ja. Damit lenke ich mich auch irgendwie so ein bisschen ab. Aha. Wer ist das, was Sie kochen und backen? Meine Mitbewohnerin, also meine Freundin Hedda, ja. Und ihre Kumpels, die dann kommen. Aha. Ja, also ich habe immer so eine. Ich backe vor allen Dingen gerne nachts, ja. Also wenn ich nicht schlafe. Ja. Bringt Ihnen das selber was? Oder ist das, weil Sie dann, jetzt platt gesagt, von den anderen gelobt werden, weil Sie so eine gute Bäckerin sind? Oder ist das was wirklich, was Sie für sich machen? Ja, klar ist das schön, also wenn man wenigstens jetzt für so einen Marmorkuchen Lob bekommt von anderen. Mhm. Wenn Sie möchten, können wir gerne als Gedankenexperiment mal machen, dass Sie, also durch Finanzielles keine Beschränkungen da wären. Mhm. Ja, was würden Sie denn für sich tun, wenn Sie ausreichend Geld zur Verfügung hätten? Eine Weltreise vielleicht? Eine Weltreise? Ja. Weg von dem Elend hier? Ja. Das war halt auch so... Jetzt fange ich schon wieder an mit dem Thema, aber es ist eben halt das Thema. Dieser Adam, der hatte halt eine Spedition. Ja. Und der ist halt wahnsinnig viel gereist. Mhm. Und ich hatte halt auch immer so diese Idee, ich würde da mit ihm, also in dieser Spedition da mitfahren. Und wir würden halt total viel rumkommen. Mit ihm auf dem LKW. Ja, ja. Aha. Und ich bin auch ein paar Mal mitgefahren. Mit dem Truck in die untergehende Sonne. Ja. Immer gen Westen. Ja. Aha. Aber der wollte nicht, der ist in den Osten gefahren. Ja, genau. Das, was mir jetzt so aufgefallen ist von dem, was Sie erzählt haben, dass immer im Vordergrund steht, was Sie für die anderen tun. Mhm. Und ich habe mich jetzt auch gar nicht getraut, noch weiter zu insistieren, was Sie denn für sich selbst tun, weil ich bei Ihnen so ein bisschen gespürt habe, dass das auch Angst macht, festzustellen, dass da gar nicht so viel ist. Mhm. Das ist natürlich jetzt auch so gnadenlos, dass ich da also auch nochmal durch diese Werteermittlung da dauernd durch andere so gespiegelt werde und mir das alles so reinziehen muss, ja, wo ich dann einfach gar nicht mehr weiß, was ich mir selber wert bin, ja, also das Ich kenne dieses Projekt nicht. Sind Sie denn da auch, werden Sie denn da auch gefragt, was Sie sich selber wert sind? Nein. Es diktiert Dr. Baumgart, Erstgespräch, Viva Vogelsang, junge Frau, verstört, beziehungslos, Punkt. Wirkt auf den ersten Blick selbst unsicher, ohne sich dessen bewusst zu sein, Punkt. Jetzt, nachdem die Bestätigung durch die Berufsausübung wegfällt, bricht die Selbstwertstabilisierung zusammen, Punkt. Ich bin jetzt am Ostbahnhof und da werde ich jetzt versuchen, mein Märchen zu erzählen. Ich muss herausfinden, wie ich das Märchen erzählt habe und ob du das jetzt gut, ob ihr das gut fandet. So. Erichs Polöer wird das nicht verstehen. Aber das macht nichts. Jetzt kann ich noch nicht mal Entschuldigung auf Polnisch sagen. Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam. Okay, gut. Das ist die Geschichte von Janja. Und als es Mitternacht war und Janja schlief, ging die Herrin und holte sich das Federkleid und flog auf das Dach des Schlosses und rief nach Janja. O du mein Augenlicht, ich liebe dich so, wie ich noch nie jemand geliebt habe, aber mein Heimweh ist zu groß. Wenn du mich liebst, so wie ich dich liebe, so folge mir zum Edelsteinschloss. Hast du alles verstanden? Ja, ich bin zwar Französin, aber ich lebe seit 15 Jahren. Ja, c'est bon. Super. Okay, kann ich dich das jetzt fragen, was er unterspricht, ja? Wie fandst du es? Ich fand das sehr... In Französisch, wir würden sagen, captivant. Packend. Ja, ja, ja. Schön. Jetzt will ich ja also Märchenerzählerin sein. Würdest du mich buchen? Also ich bin 38 und trotzdem, ich höre mir gerne Märchen an. Ich habe öfters abends mit meinem Freund im Bett, wir haben uns gegenseitig Märchen vorgelesen. Ja, da schau an. Für Kinder denke ich, das ist noch bezaubernder und packender. Okay. Hatte das einen Wert für dich? Das hat meine Zeit wirklich verschönert. Und sonst, ich finde, dass du sehr gut erzählen kannst. Und man wird mitgezogen und gefangen in der Geschichte. Ja. Merci. Tschüss, Viva. So, ich bin jetzt in einem Hochhaus, das angeblich zum Ministerium für Inneres und Arbeit gehört. Und ich will jetzt zu Tobias Gurmans. Oh, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich zu Herrn Tobias Gurmans. Wie ist Ihr Name? Viva Vogelsang. Frau Vogelsang, kommen Sie doch bitte rein. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Ich suche den Herrn Gurmans. Ich bin da, meine Daten abzugeben. Was für Daten? Um was für Daten handelt es sich da? Es geht um diesen Versuch, Werteermittlung. Mhm. Ach so, Sie sind also eine 30-34erin. Das wusste ich bis jetzt noch nicht, dass ich 30-34 bin. Ihre Probandennummer ist 203. Ich würde vorschlagen, Sie lassen Ihre Ergebnisse einfach hier und wir melden uns dann. Wie, ich lasse meine Ergebnisse einfach hier? Ich gebe Ihnen doch jetzt nicht meine Ergebnisse. Ich habe mit Herrn Gurmans diesen Versuch gemacht, das ging jetzt über Tage. Mhm. Und ich würde gerne Herrn Gurmans das jetzt in die Hand drücken. Der Herr Gurmans kommt leider gar nicht mehr, da der Versuch Wertermittlung ausgesetzt wurde und damit auch das Beschäftigungsverhältnis des Herrn Gurmans aufgekündigt wurde. Das heißt, der ganze Versuch ist jetzt ausgesetzt? Vorläufig ist der Versuch ausgesetzt. Es kann gut sein, dass er zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt wird und dann würden wir uns wieder melden, weil dann wären Ihre Ergebnisse ja wieder von einer gewissen Relevanz. Wissen Sie was, ich finde das jetzt richtig lustig. Zuerst macht ihr einen Riesenaufwand, dass ich diesen Versuch machen soll und ich mache das und jetzt sagt ihr mir, dass das ausgesetzt ist. Tja, das tut mir leid, Frau, wie war Ihr Name? Vogelsang. Vogelsang. 3034. Nee, 203 ist Ihre Probandennummer. 3034 ist das Projektnummer. Gut, aber, Ihr Name war... Mein Name ist Kraus. Herr Kraus, Okay, meine Daten gehören eben hiermit. Genau. Einen schönen Tag noch. Bei uns, deswegen nehme ich zunächst einmal bitte Ihre Stammdaten auf. Ihr voller Name bitte? Gummans Tobias. Gummans Tobias. Mhm. Der Beruf? Soziologe. Diplom-Soziologe. Diplom-Soziologe, okay. Und Ihre momentane Tätigkeit? Ja, ich befinde mich gerade in einer Selbstfindungsphase. Ich bin arbeitssuchend. Sind arbeitssuchend. Ich wollte gerade nachfragen, warum Sie sonst bei uns sind. So, arbeitssuchend. Gut, Herr Gurmans. Was haben Sie denn bisher gemacht? Ich war als Soziologe tätig. Als Soziologe und wo haben Sie da gearbeitet? Beim Ministerium. Ministerium, okay. Also ich sage Ihnen gleich, ehemalige Mitarbeiter von Behörden oder Ministerien sind ganz schwer zu vermitteln. Also eigentlich so gut wie gar nicht. Sie müssen sich doch Tätigkeiten in meiner Qualifikation finden lassen. Ja gut, Herr Gurmans. Also da habe ich zum Beispiel eine Sache, die ist mir gerade vorhin auf den Tisch gekommen, als Haushaltsgehilfe. Kann ich Ihnen da was anbieten? Ja, das ist aber ja ein Witz, oder? Ja, ich sag Ihnen, dass es schwierig ist. Ich nur über dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich, dich,